B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jatschik und folgenden Themen. Dunkle Vergangenheit. Ein Massengrab sorgt in Tschechien für Diskussionen über Verbrechen an Sudetendeutschen. Harsche Kritik. Polnische Behörden bemängeln die Vorbereitungen zur Fußball-EM. Tödlicher Schmuggel. Moldawische Polizei vereitelt illegalen Handel mit Uran. Positive Signale. Billigjobs in Lettland helfen Arbeitslosen, die Wirtschaftskrise zu überstehen. Sowie schließlich rigides Sparen. Ein tschechisches Dorf probt den Ausverkauf. Töten auf Tschechisch heißt ein Dokumentarfilm, der unsere Nachbarn im Osten vor geraumer Zeit ziemlich schockiert hat. Zu sehen waren da historische Aufnahmen von Massakern an Deutschen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Tabubruch, denn bis heute überwiegt in der Debatte eine Schwarz-Weiß-Sicht auf die damalige Zeit. Die Deutschen als Täter, die Tschechen als Opfer. Nun werden die Tschechen erneut mit den dunklen Seiten ihrer eigenen Geschichte konfrontiert. Unweit des böhmischen Dorfes Dobronin lässt die Polizei die sterblichen Überreste von Deutschen exhumieren, die hier 1945 offenbar von Einheimischen erschlagen wurden. Einer der mutmaßlichen Mörder ist noch am Leben und könnte vor Gericht gestellt werden. Christina Jansen über einen Fall, der die emotional geführte Debatte weiter anfachen dürfte. Ein schlichtes weißes Holzkreuz auf einer Wiese bei Dobronin, einem verschlafenen Dorf in Ostböhmen. Für den Journalisten Miroslav Mareš ist es ein Symbol von unschätzbarem Wert. An einem Abend habe ich einen anonymen Anruf bekommen. Jemand sagte mir, ich solle auf das Feld bei Dobronin fahren. Das habe ich dann auch gleich am nächsten Morgen gemacht. Und da war das Kreuz schon von Weitem zu sehen. Es ist aus Holz und etwa 3 Meter hoch. Ich gehe davon aus, dass es Leute aus dem Dorf aufgestellt haben. Das Kreuz erinnert an 15 deutsche Einwohner des Ortes. Sie wurden, so berichten es Augenzeugen, am 19. Mai 1945 von einer Horde Betrunkener zusammengetrieben, mussten auf der Wiese bei Dobronin ihr eigenes Grab schaufeln und wurden dann mit Spaten und Hacken erschlagen. Kein Einzelfall in den dramatischen Wochen nach Ende des Zweiten Weltkrieges. In der Zeit der wilden Vertreibungen kam es in vielen Orten zu Racheakten an den deutschsprachigen Mitbürgern. In Postelberg zum Beispiel, wo mehrere tausend Männer aus der Umgebung umgebracht wurden. In Dobronin recherchierte Lokaljournalist Miroslav Mareš und schaltete schließlich die Staatsanwaltschaft ein. Mir geht es um die historische Wahrheit in einer Angelegenheit, die auf tschechoslowakischem Boden geschehen ist, über die es aber auf tschechischer Seite keinerlei Dokumente gibt. Ich wollte wissen, ob das, was die Deutschen über diese Ereignisse hier erzählen, tatsächlich den historischen Tatsachen entspricht. Deshalb sind auf der Wiese bei Dobronin, die im Dorf Budinka genannt wird, nun Kriminologen und Archäologen zugange. Vor einer Woche sind sie bei ihren Grabungen tatsächlich auf Skelette gestoßen. Doch die Untersuchungen werden noch lange andauern, so Chefermittler Michal Laschka. Die Körper liegen hier übereinander und durcheinander. Deshalb ist es keine einfache Aufgabe, die einzelnen Teile zuzuordnen. Es wird wohl noch mindestens 2 Monate dauern, bis mit Ergebnissen zu rechnen ist. Weniger nüchtern kommentiert David Vondracek den grausigen Fund. Der Filmemacher sorgte erst vor wenigen Wochen mit seiner Dokumentation Töten auf Tschechisch für Aufsehen. Jetzt arbeitet er schon an seinem nächsten Projekt. Einem Film über Dobronin. Wir sind gerade Zeugen eines historischen Augenblicks geworden. Wir haben hier, und ich sage bewusst, leider, einen menschlichen Wadenknochen und einige Reste von Kleidungsstücken gefunden. Das ist der endgültige Beweis dafür, dass das Massengrab mit sterblichen Überresten deutscher Zivilisten hier tatsächlich existiert. So werden die Bewohner des Dorfes Dobronin von der Geschichte eingeholt und mit ihnen ein ganzes Land. Gegenwärtig ermitteln wir hier wegen Mordes, so Ermittler Laschka. Juristische Analysen sollen außerdem klären, wie das Ganze zu bewerten ist. Ob es sich hier möglicherweise um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Von den mutmaßlichen Tätern, so der Stand der Ermittlungen heute, ist vermutlich nur noch einer am Leben. Er hat sich nun erstmals im tschechischen Fernsehen geäußert. Das ist doch alles erfunden. Ich habe der Polizei gesagt, dass ich mich an nichts mehr erinnere. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Sollte der heute 88-Jährige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden, wäre das ein Präzedenzfall. Es wäre das erste Mal, dass dieser Tatbestand auf den Mord an Deutschen in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg angewandt würde. Das Wichtigste ist, meint indessen Journalist Miroslav Mareš, dass die Diskussion, ob hier so etwas passiert ist oder nicht, endlich vorbei ist. Sie ist in dem Moment verstummt, als hier die ersten Knochen gefunden wurden. Die Debatte über dieses schwierige Kapitel der eigenen Geschichte überschlägt sich in Tschechien geradezu. Schriftsteller, Historiker und Filmemacher schockieren die Öffentlichkeit mit ungeschönten Darstellungen der damaligen Ereignisse. Und die Reaktionen zeigen, wie gespalten das Land in dieser Frage ist. Während die einen der Ermordeten mit Holzkreuzen gedenken, sprechen andere von Nestbeschmutzung. Der konservative tschechische Europaabgeordnete Jan Zahradil schreibt in einem Internetblog, die Gräueltaten der Nationalsozialisten dürften durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld nicht relativiert werden. Angesichts der Berichte über Ereignisse wie die Morde in Dobronin packt mich die Wut, so der Europaparlamentarier wörtlich. Das sei doch alles Humbug. Stell dir vor, es ist Fußball-Europameisterschaft und keiner kommt hin. Unvorstellbar? In Polen machen Bemerkungen wie diese immer häufiger die Runde. Der Grund der Skepsis: Polen hängt bei den Vorbereitungen für die Fußball-Europameisterschaft 2012 den Vorgaben stark hinterher. Die Hälfte aller kürzlich begutachteten Projekte läge nicht im Zeitplan, heißt es. Und es könnte sogar passieren, dass einige Vorhaben bis zum Start der Europameisterschaft in 2 Jahren gar nicht fertig werden. Ludger Kaczmierczak über die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In 4 Wochen wird der britische Rockmusiker Sting die neue Arena in Posen mit einem großen Open-Air-Konzert eröffnen. Auch die anderen polnischen EM-Stadien sollen innerhalb des kommenden Jahres fertig werden. Daran zweifelt auch Jacek Jezierski nicht. Der Chef des obersten Rechnungshofes hat allerdings die Sorge, dass nicht alle Fußballfans die Schauplätze der Euro 2012 auch bequem erreichen können. Etwa 40% der geplanten Bauvorhaben sind ernsthaft bedroht. Dabei sprechen wir über die Straßen zwischen den Städten, die Umgehungsstraßen, die innerstädtischen Verkehrswege, Bahnhöfe, Gleise, Flughäfen, ja eigentlich über die ganze Infrastruktur, die die Fans in die Stadien bringen und ihnen Mobilität ermöglichen soll. Polens oberste Kontrollkammer hat die Arbeit von insgesamt 29 Organisationen, die an der Vorbereitung zur Fußball-Europameisterschaft beteiligt sind, unter die Lupe genommen. Das Fazit ist ernüchternd. Vor allem beim Straßenbau hinken die zuständigen Behörden und Baufirmen hinterher. Die Autobahnen 1, 2 und 4, so Jezierski, würden vermutlich erst nach dem Turnier fertig. Mag sein, wiegelt Sportminister Adam Giesch ab. Bei den Planungen liegt Polen seiner Ansicht nach aber trotzdem voll im Soll. Mit UEFA-Chef Platini habe ich mich erst kürzlich in Nyon getroffen und er hat gesagt, dass er gegenüber Polen hinsichtlich der Vorbereitungen keinerlei Zweifel hat. Die Gesellschaft PL 2012, die meisten Bauvorhaben koordiniert, reagiert gelassen auf die Kritik. Es sei nichts Neues, dass einige Straßen entgegen den Planungen nun doch nicht gebaut würden, sagt PL 2012-Sprecher Andrzej Bogucki. Den Fußballtouristen empfiehlt er daher, mit dem Zug von A nach B zu reisen. Wenn wir wissen, dass bestimmte Schnellstraßen und Autobahnen nicht fertig werden, suchen wir nach alternativen Lösungen für die Menschenmassen, die zwischen den Städten verkehren. So schauen wir zum Beispiel auf die Bahn. Die Strecke zwischen Danzig und Warschau wird gerade modernisiert und verspricht gute Fahrzeiten. 3 bis 3,5 Stunden, das ist eine sehr gute Zeit für diese Strecke. Für eine Zugfahrt von Breslau nach Warschau müssen Europas Fußballfans aber mindestens doppelt so viel Zeit mitbringen. Auf dieser Bummelstrecke wird nämlich nichts passieren. Kritik an der Kritik kommt aus dem Infrastrukturministerium. Der Bericht der Kontrollkammer beziehe sich auf Zahlen und Fakten aus dem Jahre 2009, stellt ein Ministeriumssprecher klar. Und seitdem seien viele Defizite längst ausgeglichen worden. Uran 238. Eine Atombombe kann man daraus zwar nicht basteln, aber extrem tödlich ist das Erz in dieser Form dennoch. Rund 2 Kilogramm davon hat die Polizei in Moldawien vergangene Woche sichergestellt. Schmuggler wollten das radioaktive Material ins Ausland verkaufen. angesichts des breiten Spektrums an kriminellen Interessenten keine angenehme Vorstellung. Christina Nagel mit Einzelheiten. Es sei eine Spezialoperation gewesen, wie sie die Republik Moldau noch nicht gesehen habe, schrieb eine moldauische Internetzeitung und lieferte als Beweis Videoaufnahmen von der Festnahme. Es konnten 3 Mitglieder dieser kriminellen Gruppe auf frischer Tat ertappt werden. Nach 4 weiteren wird gefahndet. Es laufen entsprechende Maßnahmen, um sie aufzuspüren und festzunehmen, erklärte der Pressesprecher des Innenministeriums Kirill Motzban am Morgen in einem Telefoninterview. 6 der Männer kämen aus der moldauischen Hauptstadt Chișinău, einer aus der abtrünnigen Region Transnistrien. 3 der Verdächtigen mussten sich nach Angaben der Behörden bereits in der Vergangenheit wegen Hehlerei und Handels mit radioaktivem Material in Moldau, Rumänien und Russland vor Gericht verantworten. 2 der Bandenmitglieder sollen pensionierte moldauische Polizisten sein. 4 Wochen lang hatte die Polizei die 7-köpfige Gruppe observiert, während diese auf der Suche nach Kunden für die knapp 2 Kilogramm Uran waren. Die brisante Schmuggelware sollte für 9 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Verdeckten Ermittlern gelang es, 1 Gramm der radioaktiven Schmuggelware zu kaufen. Es wurde in den USA untersucht. Die Expertise ergab, dass es sich um Uran-238 handelt. Kirill Motzban. Das Material kann sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden. Obwohl die sichergestellte Menge groß ist, gehen wir davon aus, dass es nicht genug war, um eine Massenvernichtungswaffe herzustellen. Möglich wäre aber nach Expertenmeinung der Bau einer kleineren, sogenannten schmutzigen Bombe gewesen, eines herkömmlichen Sprengsatzes also, bei dessen Explosion auch radioaktives Material freigesetzt wird. Woher das Uran, das ohne großen Strahlenschutz in einer Garage in der moldauischen Hauptstadt gelagert worden war, stammt, ist weiter offen. Die Beschuldigten schweigen. Die Polizei ist sich aber sicher, dass Moldau nur als Transitland genutzt wurde. Das radioaktive Material wird jetzt nach Deutschland in ein spezielles Forschungszentrum gebracht. Dort soll das Uran auf den Grad seiner Anreicherung geprüft und das Herstellungsland festgestellt werden. In Frage kommen nach Behördenangaben Förderländer wie Russland, die USA, Kanada und Kasachstan. Die Beschuldigten, bei denen neben dem Uran auch Waffen, Pässe, Nummernschilder, Formulare und Stempel gefunden wurden, müssen bei einer Verurteilung mit bis zu 10 Jahren Haft rechnen. Lange galt im Baltikum die Devise, Geld ist dazu da, um es auszugeben. Am besten mit beiden Händen und zwar gleichgültig, ob man welches hat oder nicht. Dann kam die Wirtschaftskrise und mit ihr platzten auch in Lettland alle Träume wie Seifenblasen. Zu spüren bekommen es alle Branchen, vor allem im Baugewerbe sieht es zurzeit besonders schlecht aus. Zum Beispiel in der Provinzstadt Ogre. Manch einer lebt hier mittlerweile knapp am Existenzminimum. Welch Glück, dass es da Billigjobs gibt. Birgit Johansmeier über den lettischen Weg aus der Wirtschaftskrise. Am frühen Morgen, bevor die Sonne mit voller Kraft auf die Gärten brennt, schleift Sigmunds Minikowskis die Sense. Kühle Wiesen ließen sich am besten mähen, meint der 55-Jährige, dessen Lächeln jede Menge Zahnlücken entblößt. 6 Monate lang darf Sigmunds Minikowskis als Hausmeister in einem Wohnheim für alte und sozial schwache Menschen arbeiten. Am Stadtrand der lettischen Kleinstadt Ogre. Den Garten pflegen, Sitzbänke streichen oder Lampen reparieren. Nach 2 Jahren Nichtstun ist der Arbeitslose froh, endlich wieder gebraucht zu werden. Auch wenn es dafür nur 100 Lat gibt, das sind umgerechnet 150 Euro im Monat. Auf dem Bau habe er früher zwar viel mehr verdient, sagt Sigmunds Minikowskis, er sei trotzdem zufrieden. Vor 2 Jahren wollte plötzlich niemand mehr bauen. Einer nach dem anderen wurde bei uns entlassen, dann musste der Betrieb Konkurs anmelden. 6 Monate lang bekam ich Arbeitslosengeld, danach musste ich mit Hilfe meiner Eltern durchkommen. Aber deren Rente ist auch sehr klein. Für mich kommt der 100-Lat-Job wie gerufen. Verglaste Wolkenkratzer und schmucke Wohnsiedlungen zeugen überall in Lettland vom einstigen Bauboom in der Baltenrepublik. Der begann mit Lettlands Beitritt zur Europäischen Union vor nunmehr 6 Jahren und wurde durch die internationale Finanzkrise gestoppt. Firmen gingen bankrott, Ladenlokale stehen leer, Hunderttausende wurden arbeitslos. Um eine Staatspleite zu verhindern, erhielt Lettland einen Milliardenkredit von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds. Mit der Auflage, kräftig zu sparen. Gehälter kürzen und Stellen abbauen. Stellenabbau aber birgt auch immer das Risiko sozialer Unruhen in sich. Seit erboste Bürger randalierten, ist die Regierung um ihre innere Sicherheit besorgt. Um die Folgen des Sparens sozial abzufedern, führte der lettische Ministerpräsident Valdis Dombrovskis deshalb mit Unterstützung der Weltbank im letzten Herbst die 100 Lat-Jobs ein. Wir hatten Angst vor unkontrollierbaren Aktionen. Deshalb wollten wir gerade die Ärmsten sicher durch die Krise bringen. Bis heute haben mehr als 50.000 Leute Hilfe bekommen. Und was zuerst nur wie ein soziales Programm aussah, wurde ein sozialwirtschaftliches Programm, weil 10.000 Leute darüber einen permanenten Job gefunden haben. Trotzdem ist noch immer jeder sechste Lette ohne Arbeit. Viele können sich nicht mal ein Mittagessen leisten und stehen Tag für Tag bei einer der vielen Suppenküchen an, die sich heute um die Armen in Lettland kümmern. Sigmunds Minikovskis ist froh, dass er dort nicht anstehen muss. Der Hausmeister auf Zeit lebt bei seinen pensionierten Eltern, spart die Miete und kann sich von seinem Gehalt sogar mal einen Einkauf auf dem Markt erlauben. Ich zahle fürs Fernsehen, Gas und Strom und heute ist sogar eine große Tomate drin. Aber Sie sehen ja selbst, neue Schuhe oder Kleider kann ich mir nicht erlauben. Betreut wird Sigmunds Minikovskis von Maja Rudzite. Sie ist Vermittlerin beim Arbeitsamt von Ogre und froh über jeden neuen 100-Lat-Job, den es für die Kleinstadt gibt. Sigmund sei der 20. Arbeitslose, der auf Staatskosten der Gemeinde dient. Gerne nehme Ogre mehr. Mit diesem Programm können wir nicht nur die Leute von der Straße holen, sondern auch längst überfällige Reparaturarbeiten in der Gemeinde erledigen. Ohne die 100-Lat-Jobs wäre heute nicht eine Wiese in unserer Stadt gemäht. Sigmunds Minikovskis hofft, dass er nach Ablauf der 6 Monate weiter als Hausmeister in dem Wohnheim arbeiten kann. Er fühle sich wohl im Kreis der Alten und der Kinder und habe sicher auch im Herbst alle Hände voll zu tun, meint er. Es stehen so viele Laubbäume auf diesem Gelände, einer muss doch im Herbst die Blätter zusammenhaken. Und wer weiß, wenn es unserer Wirtschaft besser geht, bekomme ich vielleicht sogar wieder einen festen Job. Auch in Tschechien ist Sparen angesagt und das gründlich. Denn Gürtel enger schnallen müssen Staatsbedienstete genauso wie Familien mit Kindern. Ja, selbst der tschechische Präsident Václav Klaus bleibt da nicht verschont. Manchmal nimmt der Kampf gegen die Ebbe in der Staatskasse allerdings höchst seltsame Formen an. Katrin Materna über kuriose Sparmaßnahmen in einem tschechischen Dorf. Verfallene Häuser, verwahrloste Grundstücke. Wer sich versehentlich nach Prameny verirrt, wird so schnell wie möglich wieder das Weite suchen, hieß es unlängst in einem Artikel über das Dorf nahe der bayerischen Grenze. Umgerechnet über 3 Millionen Euro Schulden bei gerade mal 150 Einwohnern hat der Ort. Das ist in Tschechien Rekord. In Prameny herrscht Verzweiflung ob des Schuldenbergs. Damit wenigstens etwas Geld in die Gemeindekasse zurückfließt, wird hier verkauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Erst kamen Gemeindewohnungen unter den Hammer, dann der Kindergarten und nun sogar das Rathaus. Das ist ein äußerst außergewöhnlicher Fall. Die Gemeinde ist vor einiger Zeit in die Schuldenfalle geraten. Momentan liegen die bei etwa 80 Millionen Kronen. Aber der Betrag steigt natürlich aufgrund der Zinsen. Der einzige Ausweg ist also, die öffentlichen Gebäude zu verkaufen. Erklärt Wladimír Hřebka, der Sprecher des tschechischen Innenministeriums. Dabei fing alles so vielversprechend an. Prameny, das heißt übersetzt Quellen. In Prameny ist der Ortsname Programm, denn dort gibt es eine Heilquelle, aus der die Bewohner einst finanziellen Nutzen ziehen wollten. Eine Abfüllanlage sollte das Wasser zu Geld machen. 800.000 Euro im Jahr sollte das einbringen, doch der Plan schlug fehl. Statt des großen Geldes kam der finanzielle Ruin. Jetzt steht die Gemeinde nicht nur ohne Geld, sondern auch ohne Gemeindevertreter da. Wer würde das schon freiwillig machen? Wir haben hier doch nichts als Schulden, konstatiert eine junge Frau. Und einer ihrer Nachbarn beklagt, hier funktionieren ja nicht mal mehr die grundlegendsten Abläufe. Václav Brenner, der letzte Bürgermeister von Pramene, schmiss im vergangenen Herbst das Handtuch. Angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Sein Stellvertreter Jaroslav Formánek tat es ihm bald darauf gleich. Der machte allerdings keinen Hehl daraus, dass es die Schulden sind, die ihn davon abhalten, den Job weiterzumachen. Einmal hat mir gereicht. Ich hatte die Vorstellung, dass wir Investoren finden und die Schulden bewältigen. Das ist aber leider nicht gelungen. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Ich finde, man muss sich nicht zweimal die Finger verbrennen. Auch für die bevorstehenden Kommunalwahlen im Herbst gibt es in Pramene keine Kandidaten. Die Gemeinde wird deshalb gegenwärtig vom Innenministerium verwaltet. Das Rathaus hat letztlich einer der Einwohner des Ortes gekauft. Mit dem verhandeln wir nun, ob das Gebäude auch künftig als Rathaus genutzt werden kann. Gerade mal 375.000 Kronen hat der neue Eigentümer für das Rathausgebäude bezahlt. Eine Dreizimmerwohnung in Prag kostet das Zehnfache. Und eine weitere Sparmaßnahme ist in aller Munde. Die tschechische Polizei soll mehrere Milliarden Kronen einsparen, gab Innenminister Radek John diese Woche bekannt. Vor allem die Gehälter sollen gekürzt, die laufenden Kosten deutlich gesenkt werden. In Hradec Králové geht man da mit gutem Beispiel voran. Das Wasser ist eiskalt, stellt einer der Beamten fest, als er sich die Hände waschen will. Aus Kostengründen wurde das Warmwasser abgestellt, im gesamten Kreis. Es ist völlig unglaublich, dass sich im 21. Jahrhundert ein Polizist oder wer auch immer nach seinem Dienst nicht richtig waschen kann. Es geht hier um absolut lächerliche Beträge, so Daniel Blaha, Vizevorsitzender der Polizeigewerkschaft. Etwa 2 Cent sparen die Dienststellen für einmal Händewaschen mit kaltem Wasser. Eine kalte Dusche bringt eine Ersparnis von umgerechnet 32 Cent. Die Putzfrauen jedoch, so ein Polizist, der seinen Namen lieber nicht nennen möchte, erwärmen das Wasser zum Saubermachen nun im Wasserkocher. Damit dürfte der erhoffte Spareffekt dahin sein. Bislang wissen wir nicht genau, wie viel Geld wir durch diese Maßnahme sparen. Scheinbar gilt hier die Redensart, der Weg ist das Ziel. Na, wenn das Konfuzius wüsste. Soweit Katrin Materna über den kuriosen Kampf gegen die Schulden in Tschechien. So viel im Europareport heute.